damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönenhagen. Tag 4. Es ist Sonntag. Draußen wird es schon hell und ohne auf die Uhr zu schauen, stehe ich auf. Einen Wecker zu stellen, scheint hier wohl überflüssig zu sein. Das Rauschen diverser Toilettenspülungen und Duschen erfüllt den gleichen Zweck. Nebenan findet auch schon deutlich wahrnehmbar die erste Unterhaltung statt. Wahrscheinlich hat man noch nicht die Zeit gehabt, sich die Hörgeräte einzusetzen. Ich reihe mich also ein in das, was man Morgenpflege nennt, und gehe dann zum Frühstück. Für heute habe ich nichts geplant und würde mich wohl auch nicht wie gestern irgendwo spontan eintragen. Daher kann ich ganz in Ruhe das wirklich sehr gute Frühstücksangebot genießen. Bei der großen Auswahl muss ich aber aufpassen, mich nicht zu voll zu stopfen. Auch Kaffee ist in großen Mengen vorhanden, was sich bei einer Überdosierung wiederum auch auf die weitere Tagesgestaltung auswirken könnte. Gewöhnungsbedürftig finde ich es aber immer noch, mit so vielen Menschen gemeinsam zu essen. Der Speisesaal ist zwar gut gemacht, er ist geschickt in mehrere Bereiche unterteilt und es gibt auch ein paar ruhige Nischen. Zentral ist der Buffetbereich, der ebenfalls von den Sitzplätzen durch Funktionsmöbel wie Garderoben oder Abstellplätze für Tablettwagen etwas abgeschirmt ist. Auch an schallschluckende Elemente hat man gedacht. Aber trotz all dieser Maßnahmen nimmt man einander natürlich gut wahr. So wird man unfreiwillig immer wieder Zeuge der Krankheitsgeschichten und das Thema Krankheit bleibt dadurch sehr präsent. Zurück im Zimmer beschließe ich heute Morgen, noch einmal zum Strand zu gehen. Mal sehen, ob sich ein winddichtes Setup finden lässt, mit dem ich es dort etwas länger aushalte. Draußen bläst mir der Wind ins Gesicht, und ich ziehe die Wollmütze noch tiefer bis in den Nacken und dann die Kapuze darüber. Fein. Ich scheine so ganz gut abgeschirmt zu sein. So wird das was. An der Ostsee angekommen, amüsiert mich folgendes Schauspiel. Die Idee, dorthin zu gehen, hatten mehrere, aber anstatt sich das Wasser, die tollen Wellen und die Weite anzusehen, geht jeder mit gesenktem Haupt am Strand entlang. Es geht das Gerücht, der Wind habe Bernstein angespült und man erhofft sich wohl, nun solchen zu finden. Ich schaue mir auch mal kurz verdutzt zwischen die Füße, aber meine Fachexpertise ist einfach nicht ausreichend, um hier einen Bernstein auszumachen. Ich würde wohl alles, was etwas transparent wirkt, dafür halten, und aufheben. Also überlasse ich den Spaß den anderen. Dafür entdecke ich einen Strandabschnitt mit Steilküste. Sowas finde ich toll. Leider ist das Smartphone zum Laden im Zimmer geblieben. Mal sehen, ob ich heute Nachmittag noch einmal herkomme, um ein paar Schnappschüsse zu machen. Entlang der Promenade mache ich einen Strandkorbverleih mit Fischverkauf aus. Als ich dort ankomme, hängt der Mitarbeiter gerade einen gelben Zettel ins Fenster. Glühwein 3,50 Euro. Ich muss lachen. Backfisch mit Pommes 8,50 Euro. Junge, Junge, na, das muss ich mir noch einmal überlegen. Jetzt sowieso nicht. Das Konzept windabweisende Kleidung hat gut funktioniert und so komme ich nach 2 Stunden wieder an der Klinik an. Allerdings merke ich mittlerweile, dass sich meine Muskulatur, die im letzten Jahr doch arg darunter gelitten hat, dass sie nur wenig verwendet wurde, sich jetzt bei mir meldet und sich für den neuen Zuspruch bedankt. Fühlt sich alles etwas sauer an. Na, da werde ich morgen beim ersten Muskelaufbautraining eine tolle Figur machen. Gegen Mittag gehe ich in Richtung Speisesaal. Mein Weg führt 5 Etagen herab, einmal quer durch Haus 2, dann kommt der Verbindungsgang zu Haus 1, eine halbe Etage herauf, quer durch Haus 1 und dann kommt der Verbindungsgang zum Schloss. Und hier, auf halbem Weg, geht es zum einen an diesen vielen Postfächern vorbei und etwas weiter hinten links zum Speisesaal und rechts zum Schloss. Das Ritual auf diesem Weg geht so. Jeder, der einem begegnet, grüßt mit Moin. Egal ob Norddeutscher oder Bayer. Irgendwann am Tag kippt das und auf einmal sagen einige Mahlzeit oder Hallo. Mahlzeit ist dann der Fall, wenn es Mittagessen gibt. Und Hallo wohl dann, wenn man glaubt, man habe sich schon getroffen. Jedenfalls erfolgen auf diesem Weg mehrere zig Moins, Hallos und Mahlzeits. Später dann wieder Moins und Hallos und irgendwann nickt man sich nur noch zu. Ich sage konsequent Hi. Das ist bei mir ebenso. Das Mittagessen verlief ohne Zwischenfälle. Und nach einer kurzen Ruhepause bin ich noch einmal zum Strand gegangen. Dieses Mal mit dem Smartphone, um für meine Familie ein paar Fotos von der Steilküste zu machen. Sogar ein kurzes Video ist entstanden. Durchgefroren bin ich postwendend im Bistro aufgeschlagen und habe eine heiße Schokolade getrunken. Neben vielen Kindheitserinnerungen steigt dort auch wieder ein wenig Wärme in mir auf. Derweil ich das Getränk genieße, wird mit der Heimat telegrafiert. Wieder im Zimmer angekommen, nehme ich meinen Therapieplan zur Hand. Tatsächlich. Erster Termin ist um 8 Uhr. Ich überfliege den weiteren Tag und stelle 2 Dinge fest. Erstens, das wird ein richtiger Arbeitstag mit Terminen, durchgängig bis 14.30 Uhr, nur durch das Mittagessen unterbrochen. Und zweitens, die beiden Herren vom Freitag hatten recht. Ich werde keine Handtücher eintauschen können, weil in der Zeit ein Verbandwechsel und das Muskelaufbautraining geplant sind. Klasse. Beim Abendessen habe ich entdeckt, dass man hier auch meinen geliebten Zuckerrübensirup hat. Zwar hatte ich die Absicht, mich heute Abend ganz vollwertig zu ernähren, grüne Linie, aber ohne Ingwertee, jedoch musste ich in diesem Punkt abweichen. Ich war im Nu auf Graubrot, Butter, Zuckerrübensirup und Käse programmiert. Der Mensch gegenüber von mir machte zwar große Augen, als er mich bei der Zubereitung beobachtete, sagte aber nichts. Flens auf dem Zimmer oder im Bistro war die abschließende Frage des heutigen Abends. Ich habe mich für das Bistro und aus einem Glas entschieden, weil ich das dunkle Flens probieren wollte. Lecker. Und dann ab ins Zimmer und den Tag ausklingen lassen. Irgendwie bin ich heute Abend ziemlich kaputt und habe auch Respekt vor dem Programm morgen. Daher geht es jetzt zügig zu Bett und ich verabschiede mich mit einem fröhlichen Bis denne.